Um was geht's? Es geht um meinen Heimatort Neu-Wulmsdorf. Das ist die erste Folge. Ich bin Jörg. Ich bin hier geboren vor 45, fast 45 Jahren. Bin dann in den Nachbarort Wulmsdorf gezogen, habe da meine Kindheit verbracht. Dann nach Elsdorf, da habe ich die Jugend verbracht und das junge Erwachsensein. Und seit fast 20 Jahren leben wir wieder auf dem Hof des Geburtshauses im Haus, das dahinter gebaut wurde. Das heißt, nicht wirklich weit gekommen, kann man auch sagen. Ja, worum soll es in dem Podcast gehen? Nicht um mich. Mich kennen so auch schon genug, zumindest im Internet. Da treibe ich mich seit den 80ern schon rum, damals noch mit Usenet und ach, wollen wir hier nicht irgendwelche Historien erzählen. Jedenfalls sehr lange. Und Podcast beobachte ich bestimmt seit 2003, 2004, seitdem das so angefangen hat. Finde das super spannend und habe gedacht, jetzt ist Neu-Wulmsdorf auch mal reif. 20.000 Einwohner haben wir zusammen. Da kann man auch einen lokalen Podcast machen. Lokal bezieht sich natürlich auf Neu-Wulmsdorf plus umliegende Gemeinden und auch Buxtehude, Neugraben, so die Ecke. Hamburg ist allerdings schon zu weit. Also es soll so einen lokalen Touch haben. Ob ich den immer hinkriege, weiß ich nicht. Werden wir sehen. Es soll so funktionieren, dass ich mir jedes Mal einen Gast einlade. Wobei erst mal sehen, ob es mir als eine Folge geben wird, denn selbst der Gast zu bekommen war schon sehr, sehr schwer. Weiß ich gar nicht warum. Ich habe mich hier ins Neu-Wulmsdorfer Forum gewandt. Da sind 700 irgendwas Mitglieder und also anderthalb Rückmeldungen gab's. War ich schon erstaunt. Also, na gut, vielleicht muss ich das ja auch erst einspielen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich das Problem, vielleicht kennt man Podcast nicht, ich weiß es wirklich nicht. Also es ist keine finanzielle Geschichte, das sei ganz klar gesagt. Es gibt einen Flatter-Button oder es wird einen Flatter-Button geben, damit wer wirklich unbedingt was spenden will, spenden kann. Wobei ich da einfach schlicht und ergreifend kein Geld mit verdienen will. Also sollte da wirklich etwas reinkommen, was ich fast mal bezweifle, dann wird das immer in Hardware fließen. Neues Mikro oder ein Headset oder, also es wird immer was mit dem Podcast zu tun haben. Das wird nicht in meine Tasche fließen. Naja, in meine letztendlich schon, aber eben um wieder finanziert zu werden in Podcast. Vielleicht nicht nur in diesen, sondern auch in andere, aber auf jeden Fall Podcast. Ja, wie soll das funktionieren? Wie gesagt, so ähnlich im Prinzip fast wie N3, nur dass man nicht sechs Talk-Gäste hat, sondern nur einen. Und mit dem möchte ich am Anfang immer einen kleinen Fragebogen machen, wo es mal so drum, ach so kleine Standardsachen geht, dass man mal einschätzen kann, wer das ist. Und danach einfach eine lockere Plauderei. Und wenn der Gast ein Thema mitbringt, dann geht's halt um sein Thema. Das kann lokal sein, das kann Gott und die Welt sein, was immer er möchte. Dabei ist letztendlich auch alles erlaubt. Außer Beleidigungen, das würde ich nicht haben wollen und auch rausschneiden. Oder auch, sag ich mal, scharfe Worte gegen andere mit Namensnennung. Also kann auch gerne einer mal ein scharfes Argument gegen irgendein Sachthema bringen, aber dann ohne Namen. Denn ich möchte nicht irgendwelche Streitereien über diesen Podcast austragen. Ich möchte den auch halt nicht als politisches Instrument missbraucht wissen oder für Geschäftsleute oder ähnliches, sondern es soll ein Talk bleiben. Ach, das wird schwer genug, glaube ich, das durchzuziehen. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wenn ihr merkt, da stimmt was nicht, gerne auch die Kommentare. Ganz reine Sachthemen will ich nicht machen. Ich hatte so ein bisschen so eine Anfrage auf ein Sachthema bezogen, wo ich sage, nee, also wenn musst du dich auch persönlich einbringen. Also gerne auch mal ein Sachthema mit drin, aber derjenige, der da sitzt, muss auch bereit sein, über sich selbst zu sprechen. Denn das ist das Konzept von dem Podcast. Und alles andere würde das mir zu sehr verwässern. Vielleicht ist das ja auch der falsche Weg und den hört nach einer Folge keiner mehr. Ist mir egal, probieren müssen wir es mal. So, und wenn ihr also irgendwas dazu zu sagen habt, dann meldet euch einfach. Das Ding liegt ja auf NW wie Neu-Wulmsdorf, zusammen NW-Buddy, also B wie Bertha, U wie Ulrich, D wie Dora, I wie Ida, Punkt, Potspot, podspot.de. Das werden die meisten aber wissen, sonst hätten sie den Podcast ja nicht. Und E-Mails gehen bitte an Podcast, also pod wieder, CAST, podcast@gmx.info. Ja, ist noch was zu sagen? Nee, der grobe Rahmen steht. Jetzt werde ich heute tatsächlich meinen ersten Gast haben. Ich sage mal noch keinen Namen, weil ich nachher erstmal abfragen muss, ob er überhaupt genannt werden möchte. Denn er kann das auch gerne anonym machen. Manche mögen es vielleicht lieber anonym oder sagen dann eher die Wahl. Keine Ahnung. Also das werde ich aber erst mit ihm abklären. Und ja, ich freue mich drauf. Wir treffen uns nachher im Ort. Natürlich bin ich auch ein bisschen nervös. Ist die erste Folge von diesem Podcast. Ich habe zwar andere Podcasts schon gemacht, aber eben nicht so ein Konzept. Ja, und dann gucken wir mal, was rauskommt. Und dann hoffe ich, dass ihr euch das anhört, euch drüber freuen könnt. Und wenn es nicht gefällt, schreibt es rein. Und wenn es gefällt, schreibt es auch rein. Wie immer ihr das seht, denkt immer dran, Amateur, kostenfrei, es geht hier mehr um den Spaß. Ich versuche hier kein Radio oder ähnliches zu machen, ganz klar. Okay, dann mache ich hier erstmal Schluss und gehe mal so langsam Richtung Dorf, denn wir treffen uns da in einer Kneipe. Ich hoffe, die Rundumgeräusche sind nicht zu laut. Auch das müssen wir natürlich erstmal austesten. Ja, und dann hören wir uns. Bis dann. Zur Not gehen wir nicht daran, wenn es zu schlecht wird. So ja, höre ich was? Ja, ich höre was. Das ist gut. Wenn es zu laut wird, wer auch immer zuhört, heute müsst ihr damit leben. Wir sitzen hier an der B73. Das gehört ja auch zu Neu-Wulmsdorf. Und wir haben auch den üblichen Feierabendstau. Das heißt, sie stehen schon wieder ab und zu auf der Kreuzung und machen alles dicht. So, dann begrüße ich erstmal meinen Gast. Wir haben heute den Carsten hier, Carsten Kortun. Wir fangen mal an einfach. Ja, ist der erste Podcast für Neu-Wulmsdorf. Ich hoffe, das hört man alles. Wie gesagt, das nächste Mal setzen wir uns an einer leiseren Stelle, aber heute müsst ihr damit leben. Ich mache mal einfach den Fragebogen grob durch, dass wir mal wissen, mit wem wir reden. Dein Alter, brauchen wir nicht aufs Jahr genau, aber das wäre... Ja, ich sage erstmal Hallo. Wie gesagt, Carsten Kortum, mein Name. Ich sitze das erste Mal mit Tebodi hier zusammen. Es ist noch ein lauer Abend. Es klappt also eigentlich so ganz gut draußen. Ja, Wetter ist gut, das stimmt. Das erste Mal in diesem Jahr, glaube ich. Ja, mein Alter. Ich bin 46 Jahre alt. Wie lange lebst du hier in Neu-Wulmsdorf? Ja, ich bin vor 6 Jahren bin ich hierher gezogen. Allerdings habe ich auch nur 1,5 Kilometer weiter vorher gewohnt. Wo denn? In Fischbeck ist das gewesen. Ah, ja, das ist ja... Aber es ist ja immer ein anderes Bundesland. Ja. Das ist ein anderes Bundesland, ja. Neu-Wulmsdorf ist auch schön. Ey. Was arbeitest du denn? Also du überhaupt der Beruf? Also ich bin beim großen chemischen Betrieb, der diese blauen Dosen produziert in der EDV und macht die Systemüberwachung, so 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Blauen Dosen? Blaue Dosen, ja genau. Großer Hamburger Betrieb, blaue Dosen, weißer Schriftzug. Sag mir mal was. In der EDV? Ja, die haben auch eine EDV, ja, das geht nicht. Ich sag mir gar nicht, ich kenne EDV ja nur genug. Doch, das kennen heute schon die kleinen Kinder. Na gut, wir können ja ruhig hoffen, die Marke heißt Nivea. Ah, ja, Schleichwerbung, da brauchst du im Podcast keine Gedanken machen. Also das ist okay. Meiner, das muss ich vertreten, das kann ich vertreten, ja. Und Neu-Wulmsdorf fühlt sich wohl, oder? Also Neu-Wulmsdorf, ja, ich fand das früher schon gut. Ich habe das auch schon mitbekommen, weil es ist ja nicht so, dass ich erst seit 6 Jahren den Ort hier kenne. Ja, Fischbeck. Wie lange hast du in Fischbeck vorgewohnt? Da habe ich fast 20 Jahre gewohnt. Ja, okay. Und davor dann noch in Harburg. Also ich komme hier, bin hier schon zugegen seit, na gut, also sagen wir mal 20 Jahren. Und wieso aus Harburg weg? Also da war das nur ein kurzes Zwischenspiel. Das war dann irgendwann mal die Zeit, als ich dann zu Hause ausgezogen bin. Da wollte ja, ich dann okay, klar. Raus, ein bisschen dichter zur Arbeit hin. Und ja, da war es das nicht. Also es ist auch viel Altbau und ich bin selber im Neubau groß geworden. Ja. Das muss man erstmal erlebt haben. Ne? Ja, es ist klar. Naja, ich frage deswegen, weil wir überlegen immer, wenn wir mal so ins Alter kommen, wie man so schön sagt, dann vielleicht nach Harburg zu gehen, weil einfach dann brauche ich kein Auto mehr. Das ist ja Neu-Wulmsdorf. Ja, schwierig hier. Also ohne Auto ist nicht so einfach. Also sagen wir mal so, die Hälfte von Neu-Wulmsdorf ja, die Nordhälfte, aber auf der Südhälfte sieht es ja eher dünner aus. Ja, gerade wo ihr jetzt mit den Bussen auch so ein bisschen beschnitten worden seid. Ne? Hört bloß auf, ja. Früher 5 bis 10 Minuten hier nach Neugraben zur S-Bahn. Ja, ja. Und jetzt fahre ich hier eine halbe Stunde durchs Dorf und dann in Neu-Wulmsdorf an dieser Ködel-S-Bahn dahin. Ach, nee. Ach. Für was hältst du das denn? Ich frage mal, blühende Gemeinde oder Schlafstadt? Nee, also ich glaube, das kann man ganz eindeutig klassifizieren. Neu-Wulmsdorf. Die Gesamtgemeinde, muss man dazu sagen, ist eine blühende Gemeinde. Es geht ja nun hier bergauf, hier wird ja geklotzt und nicht gekleckert. Ja, das stimmt. Und das auch noch beim, muss ich sagen, vernünftigen Finanzhaushalt. Also wir brauchen nicht über das Thema Minenbüttel, ne? Da gehören mir, ich glaube, ich hatte mal ausgerechnet, so um die 30 Quadratmeter selber jetzt derzeit. Ja, das stimmt allerdings. Also ich habe immer so den Kernort selber, das ist für mich immer so halb Schlafstadt, halb Anwohner. Also da gibt es Teile, wo ich mich frage, ob die überhaupt wissen, wo sie wohnen, hat man das Gefühl. Weil es ist doch Hamburg ja Einzugsgebiet. Also wenn ich dann auch manche, ich habe auf der Arbeit einen, der hat hier gewohnt, der kannte von der Wurms noch gar nichts. Aber wirklich überhaupt nichts, außer seinem Haus. Das hatte ich, fand ich schon erschreckend. Der war hier im Apfelgarten oben. Ja. Und naja, war schon sehr merkwürdig. Ich meine, ich selber liebe den Ort, dafür wohne ich lange genug hier. Aber die Entwicklung, manches ist hier, so wie die Bahnhofstraße, finde ich schon ziemliches Desaster, das Ganze. Ja gut, das verlagert sich. Die meisten Leute, die verbinden Neuwurmsdorf, wie übrigens, glaube ich, alle Orte, wenn man aus Hamburg rauskommt, mit der, in diesem Fall der B73. Ja, so, ja, das und, ist auch wirklich mal ein bisschen links, ein bisschen rechts rein, da weiß man, da fangen die kleinen Straßen an, Sackgassen. Ja. Und das ist natürlich Vorort-Flair. Das ist normal. Ja, und dafür muss man aber auch wieder sagen, ist Neuwurmsdorf natürlich schon relativ alt. Also ich rede jetzt nicht von dem, lass mich überlegen, von dem nördlichen Teil. Der ist natürlich relativ jung. War das Motorrad vorbei? Ist doch ein LKW. Ja, da müssen die mit leben heute. Aber der südliche Teil, der hat ja schon doch 50 Jahre noch auf dem Buckel, ne? Ja, unser Haus ist, also von meinen Eltern ist von 56 oder so. Also das, damals dieser Sandhügel da, wo sie erst nur die Keller gebaut haben, der Brombeer Straße hoch. Das vom Schwimmbad da über, das heißt heute noch neue Siedlung bei uns, bei den Alten. Neue Siedlung, klar. Ja, aber die Nord-Süd-Trennung finde ich schon relativ extrem, oder? Welche Seite wohnst du denn, Norden oder Süden? Ich wohne hier auf der Nordseite. Mhm. Einer von den Theodorstraßen. Okay, das ist aber noch halb alt. Das ist ja schon, die ersten Anbauten waren das jetzt ja, schon. Ja, so Anfang 90er Jahre ist das hochgezogen worden. Da frage ich mal, wie ist das mit dem Wasser im Keller und so? Nee, das, also das sind da alles, wie heißt das? Wasser, Beton, wasserdichter Beton. Mhm. Eine Wahnsinnskonsistenz. Ich habe da versucht, mal ein paar Löcher in die Wände zu bohren, um da meine Waschmaschine auf so eine Schwerlastwinkel zu stellen. Ja. Da ist mir fast die Maschine, also ein Multibohrhammer fast bei verrenkt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also mich hat das mal gewundert, dass sie hinter der Schule, also als ich hier zur Schule gegangen bin, ich bin hier aufs Gymnasium in Neuwurmsdorf gegangen, da durften wir immer nicht hinter den Schulsee, weil da alles Moor war. Und da hieß es immer, da kann nie gebaut werden, weil dann alles da ist ja kein tragender Untergrund. Und plötzlich war da alles bis zur Bahn dicht gebaut. Also da habe ich nie begriffen, wie das funktioniert hat, muss ich sagen. Ja, ich verstehe das auch heute immer noch nicht. Ich habe das selber miterlebt. Das ist ein paar Orte weiter in Neuenkirchen. Ja. Neuenkirchen. Da sind auch Reihenhaussiedlungen gebaut worden. Da haben sie für gerammt. Keine Keller gebaut. Ja, okay. Ohne Keller ist natürlich auch einfach. Ja. Bis dann da irgendwann bei meinem Nachbarn, beim Bekannten von mir, dem Nachbarn, bis da plötzlich alles weg war. Strom weg, Wasser weg, alles. Und dann wurden die Häuser denn? Lässt so unterspült. Ja, klar. Einen See unterm Haus und da sind natürlich die ganzen Leitungen weggeknickt. Ja klar, das kann ich mir vorstellen. So, und ich weiß nicht, ob sowas hier auch passieren kann. Also beim Apfelgarten habe ich echte Bedenken, weil was ist denn da, wenn die Pumpen wirklich mal ausfallen? Ich meine, soweit ich weiß, liegt alles vom Bahndamm bis hoch zur Elbe da unter Null. Das macht sein, ja. Das merkst du extrem, wenn du da mal in dieses Naturschutzgebiet reingehst über die Wege, dann siehst du, dass rechts und links wird wirklich gegossen hat. Das ist Wasser, richtig hoch Wasser da. Also wie das funktioniert im Apfelgarten. Das weiß ich nicht, aber gut, wenn man nun davon ausgeht, dass da, wo ich jetzt wohne, das wahrscheinlich auch mal so gewesen ist und ich keinerlei Setzrisse oder ähnliches im Haus habe. Na, bei dir war es nicht ganz so schlimm, aber es war auch schon, ja, es war nicht ganz so schlimm, aber stimmt, es war auch, ja, stimmt. Naja, mal sehen, wie sie es machen. Engagierst du dich, brauche ich nicht fragen, ich habe gesehen, du bist sogar Admin hier im Neuwurmsdorf-Forum, also... Nee, Admin nicht, nur Moderator. Na, da ja, fehlen mir also wesentliche Rechte. Wobei der Moderator eigentlich die Mehrarbeit hat als der Admin. Der Admin guckt auf die Technik, dass wenn die erstmal läuft, läuft die eigentlich auch großen Teil. Der wird auch genug Arbeit haben davon ab. Aber als Moderator, das ist ja eigentlich der viel undankbare Job, wenn sich mal welche kabbeln. Oder kommt das nicht so? Ich habe das jetzt seit 5 Jahren nicht mehr geguckt, also kann ich da jetzt nicht zu sagen. Ja doch, also das Neuwurmsdorf-Forum, um da vielleicht mal kurz drauf einzugehen, es entwickelt sich stetig. Es ist immer ein gewisser Kreis, dann geht der eine mal, dann kommen wieder andere dazu, die recht aktiv sind, mit unterschiedlichsten Themen, hast du es so wahrscheinlich selber jetzt auch schon gesehen, was sich da so alles entwickelt hat. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass man, ja, wie man das so schön sagt, auch Trolle dabei hat, die nichts weiter im Sinn haben, als Unruhe zu stiften. Ja, das ist oder andere Leute auf dem Kieker haben. Und da muss man natürlich versuchen, neutral zu bleiben. Ja, das kann ich vorstellen. Auch wenn ich selber dazu neige, manches Mal übers Ziel hinauszuschießen, das weiß ich. Aber ich kann mich dann auch irgendwann wieder einkriegen. Ja, ist schwierig, kann ich mir vorstellen. Ich habe da auch gleich irgendwie das erste Posting hatte ich, dass ich diese Wahl da oder Zettel zu viel abgegeben habe. Und kriegte erst mal gleich zu lesen, dass ich also mit Vorsatz betrogen hätte. Also da war ich schon echt erstaunt, was da für ein Ton herrscht. Na gut, es gibt diesen Knopf mit Ignorieren und dann sieht man von die Postings von manchen ja nicht mehr. Aber also hat mich schon sehr irritiert, muss ich ehrlich sagen. Ich bin jetzt lange im Internet und früher in den Newsnets war das so üblich mit Trollen und Ähnlichem. Aber ich fand es besser geworden. Und Google Plus mache ich jetzt hauptsächlich. Da ist der Ton wirklich angenehm geworden, seitdem da reale Pflicht ist. Ja. Also das hat echt, was viele behaupten, das ist nicht so, doch. Wenn man unter seinem eigenen Namen schreibt, dann lese ich die Texte schon ganz, ganz anders. So ist das auch. So ist das auch hier in dem Wurmsurfer Forum, dass da jeder erstmal grundsätzlich sagen kann, was er wirklich denkt. Und das finden wir, das bin ich mir auch mit dem mit der anderen Moderatorin, mit der Gina ja. und den Admins hier, dem Andi und dem JS, nennt er sich, da sind wir uns einig, dass da wirklich geschrieben werden darf. Es darf nicht beleidigen werden. Alter. Richtig, und genau das ist der Punkt. Und da ziehe ich auch ganz klar die Grenze. Ich muss mal ein bisschen drehen, das Telefonier da drüben auch noch. So geht besser. Da ziehe ich ganz klar die Grenze. Sobald das persönlich wird oder Angriffe auf Personen stattfinden oder das wirklich einfach unter die Gürtellinie geht, weit unter die Gürtellinie, da muss man dann... Ist das denn viel? Ich kann es wirklich überhaupt nicht beurteilen. Ich habe jetzt mich da angemeldet vor 2 Wochen, was hast du ja auch gesehen. Ja. Und von daher kann ich es wirklich nicht beurteilen. Ich habe es vorher nicht gelesen, weil so viele Kanäle kann ich. Man muss sich auch irgendwo mal auf irgendwas einschränken. Und wenn ich Google Plus laufen habe, dann kommt da schon so viel rein, dass dann auch irgendwann mal Schluss ist. Also das ist. Aber lohnt sich denn so vor? Ich weiß immer nicht, ob das auch noch, wie viele Leute sind wirklich aktiv. Ich gucke da rein und sage, 700 Mitglieder. Ich denke, naja, wenn du jetzt hier reinschreibst, Podcast, dann hast du ja 300 Anmeldungen, hätte ich fast gesagt. Und dann kam so gar nichts und dann guckte ich mal ein bisschen genauer. Das wirkte so im ersten Blick, als wenn da nur so 30 aktiv wären. Über die genaue Zahl kann ich nicht sagen. Da kann vielleicht der Admin was zu sagen, weil das sind Dinge, so Statistiken und so weiter, da habe ich gar keinen Einblick. Ja, aber du liest ja mit, du kriegst ja mit, wie viele man sieht, wie viele Leute aktiv sind und das ist eigentlich, muss man sagen, wie in jedem anderen Forum. Es ist immer ein harter Kern. Ja, klar. Und dann ein paar die anderen ab und Versprengte, zu mal, ne? Die ab und zu mal sich zu irgendwas äußern, ihren Senf dazu geben oder sich mal wirklich, wenn sie wieder was irgendwas erlebt haben, was die Gemeinde angeht, womit hier eigentlich auch jeder was anfangen kann, sich da mal auskotzen. Was ist denn so das die Hauptthemen im Moment? Ja, die Hauptthemen sind, gehen eigentlich immer um die Entscheidung in deiner Gemeinde. Ja, okay. Das würde ich so als Hauptthema sehen und natürlich das Thema Politik. Jetzt haben wir auch 2 engagierte Politiker, der Sven Koscherski und der Malte Garneblei, die sich da auch schon jetzt, Gott sei Dank, wieder stark einbringen. Weiß nicht, inwieweit das jetzt nur wahlbedingt war, aber... Naja, ich sag mal, die müssen natürlich auch mal, also damals habe ich auch so gedacht, naja, die müssen auch noch lernen, als es mit der Wassergeschichte war. Ja. Und erstmal dieses Statement kam, ach, so schlimm kann das nicht sein. Und jetzt plötzlich auf Wahlplakaten dafür gekämpft wird. Das ist zum Beispiel das Tolle an der Sache. Das kannst du in einem Forum, kannst du das nachvollziehen. Ja, das heißt, klar. Du kannst auch auf alte Beiträge zurückgreifen. Ja. Das ist ja alles dokumentiert. Die Aussagen von früher, die Aussagen von heute. Das finde ich auch spannend. Wer in welche Richtung rudert. Ja, klar. Obwohl, da ziehe ich auch einen Hut vor, dass die beiden das machen, weil als Politiker ist Forum immer schwierig. Also, weil du darauf festgenagelt werden kannst, da musst du auch schon ziemlich authentisch sein, um das dann durchzuziehen und das, damit dir das nicht irgendwann um die Ohren fliegt. Ja, das war eben auch so eine Sache, wo die beiden, die mussten jetzt doch ganz schön die Rübe hinhalten, kurz vor der Wahl. Klar. Wo einige natürlich, denke mal, gemeint haben, da kann man jetzt mal die große Keule rausholen. Ich habe den beiden auch angeboten, das kann ich hier auch gerne öffentlich zugeben, wenn es zu schlimm werden sollte, dann sollen sie sich bei mir melden. Ja, klar. Ja, ja gut, dafür bist du ja da als Moderator. Aber ich muss wirklich sagen, das haben die ganz souverän gemanagt, haben dann die Nachricht, du, das ist alles noch ganz harmlos, das ist jetzt Wahlkampf, das ist ganz normal, das muss man als Politiker halt abkönnen. Ja, klar. Sind das nur die Bahnen oder sind da noch mehr? Also ist ja der ist einer SPD, ne? Und ja. Malte ist glaube ich CDU. Ja, es sind noch es sind noch ein paar dabei, die sich aber nicht so outen. Mhm. Also bei den beiden, da sieht man das ja auch in ihrer, ihrer Signatur, da, wo das dann drin steht. Und es sind noch andere, die weiß ich, dass sie auch politisch engagiert sind und die auch mitschreiben. Aber das merkt man dann an den Beiträgen jeweils. Ja, okay, klar. Speziell ist vor der Wahl. Ne, da. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Wahl fand ich ja spannend. Also wie gesagt, wir haben diesen Zettel zu viel bekommen. Und ja, hat sich jetzt eigentlich verlaufen. Also ich habe weiter gemeldet oder was weiß ich, wie man sagt, so, es kam nichts mehr. Also ich war schon baff erstaunt. Also, ja. Aber gut, wenn das so ist, dann ist das halt so. Gut, sicherlich. Und ich hatte mich dazu auch geäußert. Ich habe ja auch gesagt, dass ich nicht glaube, dass dadurch das Wahlergebnis das war nicht der Ansatz. Beeinflusst wird. Ich glaube, wenn es nachher um Stimmauszählung geht, wo es um eine Stimme geht oder dass man denn da sagt, also ja, das ist überhaupt so. Das ist gerade Demokratie. Da hätte ich erwartet, nein, dass der Bezirk neu ausgezählt werden muss. Das hätte ich tatsächlich erwartet. Ja, muss ich sagen. Dass man eine gewisse Fehlerquote hat, ich glaube, das weiß man immer und überall. Also das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe noch nie Wahlhelfer gemacht. Also das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Aber irgendwer sagt auch zu mir, ja, pass mal auf, ich habe das auch mal gemacht. Da fällt dann ein Zettel unauffällig weg, der sowieso ungültig war. Aber da war ich schon überrascht. Aber auch bei mir war es tatsächlich die erste Wahl, wo ich meinen Ausweis nicht zücken musste. Nee, das musste ich aber letztes Mal. Bis jetzt immer. Na gut, sonst waren aber auch immer Leute, die mich kannten. Diesmal nämlich nicht und wir mussten die nicht zeigen. Deswegen hat es mich irritiert. Weil die kannten uns definitiv nicht, die diesmal da saßen. Ja. Und wir mussten auch nicht verzeihen. Wobei, das hat mich jetzt nicht ganz so. Fand ich zwar auch etwas irritiert, weil wie gesagt, das hätte ich Zettel auch verkaufen können. Aber bei der Wahlbeteiligung lohnt sich das ja schon, Stimmen zu besorgen. Ja gut, so und auch schon war das ja noch nicht. Nein, ja, das fand ich, also das fand ich wiederum für den Wumms. 48% ja, bodenlos peinlich. Also die sollen wählen, was sie wollen, das interessiert mich gar nicht. Das ist ihre Sache und so, aber gar nicht zu wählen ist doch nur. Kurz mal aber gerade ausschalten. Jetzt. Ach, jetzt kommt das Telefon. Ja, ja. Ist das ein iPhone? Nee. Und dann ist nicht schlimm. Ja, das ist schon zu. Oh mein Gott, ist das für ein Riesenbohr? Das ist, wenn man gewisse Hobbys hat, da kann man das ganz prima für gebrauchen. Das ist ja das so. Das ist von einem Android-Teil, von Dell ist das. Dell ich weiß, Streak, ja. Genau, das Dell Streak ist das. Und was hat er für ein Android jetzt mittlerweile drauf? Das ist immer noch das 2.3er. Ah, okay. 2.3 ist da drauf, ja. Das ist ja ein cooles da. Ich habe die Größe habe ich nie gesehen. Ich habe das immer bei Dell gesehen. Ja, das geht gerade noch so. Also das ist so, naja. Knapp eine Tafel Schokolade, die kriegt man noch ans Ohr. Ne? Es sieht am Ohr schon komisch aus, ich stelle mir das auch vor. Ja. Gut, aber das kenne ich von früher. Ich war auch einer der ersten, die mit diesen Smartphones rumgelaufen sind. Mhm. Und da war noch der Trend immer kleiner, am besten so ganz im Ohr versenken, das Teil. Wie lange hält denn der Akku so bei dem? Ja, auch genauso wie die anderen, einen Tag ungefähr. Das war halt die Befürchtung gehabt. Man liest dann auch fast wie jeder schreibt was anderes. Ja, das ist also. Das Ding fühlt gleich schlecht. Da haben die noch nichts getan an der Technologie, obwohl sie ja könnten mit der ganzen Lithium-Polymer-Technologie, da könnten die ja deutlich mehr machen. Also ich staune auch. Also einen Tag, ich habe das Nexus S, das ist genau dasselbe. Wenn ich es normal benutze, einen guten Tag. Wenn ich das GPS anschmeiße, 2 Stunden. Ja. Also dann ist wirklich, wenn du irgendwas benutzt, wo durchgehend GPS abgefragt wird, 2 Stunden ist alle. Na gut, da hält es schon. Das hält ein bisschen länger. Also auch mit GPS, das funktioniert schon. Also ich habe sonst dieses Powerpack, das man so ansteckt und dann. Aber ein ganz schönes Teil, ja. Sieht schon eigentlich aus. Obwohl, die werden ja größer. Es gibt jetzt 7er, glaube ich, mit dem man auch schon telefonieren kann. Ja, ja. Mein Sohn, der pumpt sich jetzt von seiner Mutter ab und zu dieses Galaxy Tab von Samsung. Ja. Das ist ja auch so ein 7-Zoll-Teil. Ja. So, und da kann man auch mit telefonieren. Das kann man sich ja nicht mehr ins Ohr halten. Boah, da wollte ich gerade sagen, das muss aber schon langsam sehr sexy aussehen. Ja, nee, da hast du dann auch einen Knopf im Ohr. Und, aber geht alles. Also, ja, glaube ich. Bloß dann in der Hosentasche, da macht sich das dann langsam nicht mehr gut. Das sehe ich auch, das Problem des Transports. Das kann ich mir gut vorstellen. Brusttasche ist dann langsam zu eng, ja. Passt das denn noch, das passt aber noch rein, ne? Das hier, das kriegt man auch so ganz wunderbar hier so in die Hosentasche. Machen wir gleich Werbung für Dell ein bisschen. Ja, genau so, also das ist überhaupt kein Thema. Das sieht klein aus, als ich erwartet hätte, muss ich auch sagen. Das war ja eins der ersten großen von Dell. Sonst die anderen hatten ja alle diese 3,5 Zoll oder was das mittlerweile ist. Ja, die anderen, das waren die 4, aber das ist jetzt ja auch noch der Standard, ne? Mit den 4 Zoll Displays, ne? Und wobei, das reicht mir persönlich auch. Also Android will ich schon haben, ja. weil iPhone ist mir schlicht zu teuer, da geht es gar nicht um, was besser ist, sondern das ist, finde ich, einfach zu teuer. Und iTunes ist für mich geht gar nicht. Ja, ich habe jetzt zu unserem Firmenjubiläum so ein iPod geschenkt bekommen, was ja letztlich das gleiche ist. Ja, ohne Telefon, genau. Es ist ein iPhone und Telefon, genau. Ja. Und den Touch, ne? Ja, den Touch, genau. Herrlich. Und ich stehe da herrliches Gerät. Auf dem Kiezhubs mit dem Teil. Ja. Na, der ist doch klasse. Also das iTunes ist scheiße, aber der iPod, der ist doch... Ich rede nicht über das Gerät als solches, sondern so, wie das Ganze implementiert ist. Also das heißt, ich muss hier die entsprechende Infrastruktur. Ja, das iTunes ist für die Technik-Freaks. Ich weiß natürlich, dass es auch anders geht. Ja, aber einfach normalerweise iTunes. Ja. Auch so. Das finde ich auch problematisch. Das passt einfach. Man muss auch fair sein. Man bezahlt natürlich einen Riesenhaufen Geld für dieses Zeug, weil man dieses Logo kauft. Darüber muss man sich im Klaren sein. So, also du kriegst auch schon eine Bedienung, die du bei anderen nicht kriegst. Das muss man schon zugeben. Apple aber dafür einem bietet, das ist schon Weltklasse. Also deswegen möchte ich mal auch sagen, du zahlst gar nicht mal, das sagen viele fürs Logo, finde ich gar nicht so, sondern du zahlst für die Bedienung. Und die ist schon... Also ich hasse mal diese Flame Wars zwischen irgendwelchen Betriebssystemen und was nicht alles. Ich hatte vorher auch einen iPod Touch. Der ist einfach nur weggegangen, weil ich keine Lust auf iTunes hatte. Ja. Jetzt habe ich ein Android-Telefon, dieses Nexus S. Und damit kann ich auch alles machen, was der iPod konnte. Aber der iPod war aber geschmeidiger bei. Mhm. Also das war einfacher zu befüllen, wenn iTunes einmal eingerichtet war. Dann wurden die Podcasts automatisch geholt. Einmal angesteckt, alles war erledigt. Das muss ich bei diesem jetzt schon, mache ich jetzt per Dropbox und so. Aber es ist schon einfach immer ein Schritt mehr. Also, ja gut, wobei... Speziell zu diesem Android-Teil, also diesem Ding von Dell, das ist, ich habe da natürlich auch so eine Software zu bekommen. Ja. Und ich kann ja nun iTunes, das ist ein absolutes iTunes-Derivat gewesen. Ja, klar. Also uns funktioniert genauso. Ich kupfer das ab dann, ja. Aber was ich auch noch dazu sagen wollte, das, was Apple gemacht hat, ist eine Sache, also Logo bezahlen und so weiter. Ich bin jetzt aber mal den Weg gegangen, dass ich auch bei Android gesagt habe, Ich mache das jetzt einfach mal so, wie sich der Hersteller, sprich Google, das vorgestellt hat. Bis jetzt ist man ja immer dabei gegangen, hat gesagt, okay, ich habe jetzt das, ich will das jetzt so und so und hat das versucht so umzusetzen. Ja. Und hat sich im Grunde, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich dagegen gesperrt. Ja, klar. So, weil ich wollte das bestimmen. Ja. Jetzt habe ich einfach mal, okay, dann lasse ich euch mal bestimmen. Macht doch mal. Ja. Zeig mir mal, was ihr drauf habt. Ja. Und ich muss sagen, ich nutze jetzt die volle Bandbreite, also das ganze Spektrum, was die anbieten. Ja. Und ich habe noch nie etwas besessen, was so soft und durchgängig gut läuft. Ich kann das auch zu Hause gar nicht mehr abschaffen, weil allein der Kalender, da bringt meine Frau mich rum. Die kann ich nämlich auf der Arbeit auch wunderbar benutzen, um Termine einzutragen, weil wir haben keine Kinder, wir arbeiten beide. Das ist natürlich ein ganz anderes Leben als mit Kindern oder einer Hausfrau oder ähnliches. Das heißt, man muss seine Termine tatsächlich miteinander abstimmen. Das ist einfach so. Ja. Man bräuchte jetzt nicht den Kalender, aber wir benutzen ihn halt und den dürfte ich nicht abschaffen. Dann würde sie mich würgen. Oder auch die Kontakte. Ja, dann hat Google meine Kontakte. Sorry, ist so. Aber ich habe sie auch und zwar überall. Das finde ich einfach, also ich kann nicht gut verstehen. Ist bei mir dasselbe. Bloß du hast noch einen entscheidenden Vorteil. Das heißt, du hast zwei Vorteile. Naja, Vorteile, gut. Ich habe Kinder, so. Mhm. Und zum Zweiten, meine Frau ist zwar auch, ja, sagen wir mal, rechnerorientiert, also die shoppt jeden Tag eBay leer, aber so mit diesen ganzen anderen Geraffel, so Mail, wenn es sich nicht vermeiden lässt und Kalender, das geht schon mal gar nicht, also das ist bei uns das Standardritual. Am 1. Januar, da wird in der Küche an der Wand der neue Wandkalender genagelt. Ne? Also. Ja. Also eBay habe ich jetzt, also ich habe überlegt, was zu kündigen, es ist wirklich, kriege ich nur Probleme mit. Ich verkaufe wirklich Sachen, die sind einwandfrei, also was anderes verkaufe ich gar nicht. Da achte ich wirklich drauf, weil mir das einfach zu blöd ist, irgendeinen zu bescheißen. Und du kriegst standardmäßig schon die Antwort, und völlig zerkratzt. Und ich habe Heike vorher drauf gucken lassen und diesmal haben wir es sogar fotografiert vorher, weil ich das schon ahne. Und wieder, völlig zerkratzt. Dann geht es nur darum, über die eBay-Beschwerdestelle dann wieder irgendwie noch 20 Euro rauszuholen. Also es ist wirklich, also eBay ist, empfinde ich als schlimm geworden. War früher angenehmer. Ich hab da wirklich noch keine schlechten Erfahrungen. Also doch, ich habe das mal, indem ich selber mal was gekauft habe und das war wirklich kaputt. Und aber ich lege da eben auch, wie du selber, auch sehr großen Wert drauf. Ich lege auch Wert darauf, dass in meiner Käuferbewertung 100% steht. Ah, die und die habe ich stehen. Und ich stehe bei eBay mit meinem Real Name drin. Das kommt auch dazu. So, und Das sollte man aus steuerlichen Gründen sich gut überlegen. Gut, ich glaube, wenn man über 30 Auktionen... Ja, ich weiß nicht, also die können da, das liegt davon von Finanzamt zu Finanzamt unterschiedlich und ja, die sind manchmal sehr merkwürdig, Finanzämter. Da haben wir so unsere ganz eigene Erfahrung, auch gerade hier in Neu-Wulmsdorf mit Buchholz sammeln dürfen. Wobei wir hier noch sehr gut sind, also brauchen wir wieder Neu-Wulmsdorf. Das Finanzamt Buchholz ist wirklich noch ein ganz anderes. Also ich kenne welche aus Harburg, die sind ganz anderen Sachen unterworfen als wir hier mit Buchholz. Gut, da trifft mich gerade auf den falschen Fuß, weil wenn ich da irgendwas habe, das gebe ich meiner Frau. Ach so. Die macht Buchhaltung. Ja, okay. Dann ist das gerade ein Problem. Wenn sie kann mich dann mal ansprechen, wenn dieses Programm denn nicht läuft. Ja. Da, dann helfe ich ihr dann mal. Ja, klar. Ja, okay. Dann ist es natürlich auch einfacher, ja. Dann uns Rechnung ja. Und ich sage, hier hast du alles. Und dann mach. Ja, dafür gibt es ja mittlerweile Software, damit ist das gar nicht mehr so schwierig. Nee, das stimmt. Also das hält sich in Grenzen. Nee, aber also muss ich sagen, wir haben mit Steuern etliches, weil das sind so Sachen, Solaranlage, da wirst du dann zur Firma erklärt, ohne dass du eine bist, so steuerlich, weil du dann da die Mehrwertsteuer wieder kriegst und so Scheiß. Oder auch Wohnungen vermieten, machen das auch. Denn wir haben mittlerweile 3 Steuernummern. Das ist in Buchholz sehr locker. Da kann man echt hingehen und sagen, hör mal, wir müssen uns mal unterhalten, wie das gehen soll. Dann kann man mit denen reden. Ja. Aber ich sage sie dir nichts. Keine steuerliche Beratung dürfen sie nicht machen. Das ist ja auch richtig. Das ist richtig. Und dann soll es ein Steuerberater kommen und die stellen sich dann wegen jedem Mist wohl an. Also da soll es wohl extrem werden. Von daher wohnen wir auch schon wieder hier. Na gut, man darf ja auch eins nicht vergessen. Und das kann man vielleicht auch mal eben, wo wir ja doch eigentlich das Thema nur Würmstorf haben. Ja, klar. Jedenfalls im groben Rahmen. Ja, natürlich. Da gehört natürlich Finanzamt auch mit zu, Buchholz. Oder nimm mal unsere Gemeinde. Man sagt immer, die Gemeinde, das Finanzamt. Ja. Ja, und wenn man dann da mal hingeht, dann steht man mit einmal vor der Tür und da steht ein Name dran, der für einen zuständig ist. Und dieser Name ist dann das Finanzamt. Und dieser Name ist dann die Gemeinde. Also ich weiß, ich bin irgendwann das erste Mal zur Gemeinde gekommen und das erste, was ist, wo ich reinkam, mit dem bin ich zur Schule gegangen. Okay, kommt drauf an, was das für ein Verhältnis war, ob man verloren oder gewonnen hat. Nein, das war okay. In der Schule ist es immer mal gespannt und immer mal gut, aber das war schockierend. Wenn man sich dann irgendwann mit Mitte 30 begegnet, dann ist man erwachsen genug, um da, glaube ich, drüber zu stehen. Also wir haben heute ein gutes Verhältnis. Ich war auch in der Schule eigentlich nicht schlecht. Von daher, aber es war echt witzig. Man kommt so rein und denkt, Mensch, das Gesicht kennst du doch. Hast du es wirklich 10 Jahre, 15 Jahre nicht gesehen? Ja. Dann sitzt da einer. Dann ist die Gemeinde, da hast du recht. Du warst völlig anderes plötzlich. Ich persönlich bin auch von unserer Gemeinde eher angetan. Also wirklich die paar Kleinigkeiten, die man hatte, ich kann, was alleine, was in keiner, fast keine Ahnung geht, ich mail dahin, ich kriege eine vernünftige Antwort und das Problem wird gelöst. Diesen Winter hatten wir bei uns in der Straße einfach, ich sag mal, so hoch Eis, dass wir hatten so einen kleinen Daihatsu Koken, das ist so ein Zweisitzer, der recht flach war, dass der in der Mitte anfing aufzusetzen auf dem Eis. Weil natürlich die Fahrspuren waren da reingefräst, richtig. Das kenne ich, so ein Auto habe ich auch, ja. Ja, dann habe ich die Gemeinde angerufen und erst kam er und sagte, geht nicht und sie haben ja kaum Leute und trotzdem am nächsten Tag kam er dann doch und hat das weggemacht. Also weiß ich nicht, kann über unsere Gemeinde mich überhaupt nicht beschweren. Das ist eben das, was, glaube ich, auch viele Leute vergessen. Und vielleicht muss man dazu wirklich erst aus einer Stadt kommen hierher ziehen, um da wirklich mal die Unterschiede festzustellen. Natürlich habe ich auch Dinge auszusetzen, das ist gar keine Frage. Aber nehmen wir doch mal jetzt für unser Rathaus, was denn in Neugraben das Einwohnermeldeamt ist. Ja. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Natürlich kenne ich diese Menschen hier auch nicht. Aber da ist das, die sind zuständig für einen Haufen Menschen. Ja, Das ist völlig anonym. Die wohnen vielleicht in Timbuktu irgendwo. Ja, ich weiß, das kenne ich. So, und wenn ich hier hinkomme, da habe ich immer irgendwo dieselben Leute. Ja. Also ich sag mal, relativ höflich geht es hier zu und ich finde auch, die Gemeinde kann man hier echt loben. Also das muss ich wirklich loben, der vorher. Also alles, was, wie gesagt, was wir da hatten, das lief vernünftig. Also da habe ich auch wirklich anderes schon erlebt. Ich war immer in der Gemeinde für mich zuständig, aber trotzdem kenne ich da auch anderes. Also über die Gemeinde, da wird manchmal hier so viel gemeckert, da hatte ich manchmal das Gefühl, es wird so viel gemeckert. Finde ich alles nicht so schlimm. Das Einzige, was mich in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht wirklich geärgert hat, war die Geschichte mit dem Wasser. Aber auch das haben die ja nun nicht absichtlich gemacht, aber da haben sie wirklich ins Klo gegriffen. Also bei uns geht so viel kaputt. Da muss man auch fairerweise sagen, das ist ja nicht die Gemeinde gewesen, sondern das ist die Politik gewesen. Ja, klar. Ne? So, und, Na gut, dieses Gemisch mache ich wie viele andere vermutlich auch. Das ist für mich natürlich ein Konglomerat. Ich, ich weiß die Unterschiede, meine Frau ist Beamtin, die sagt mir das häufig genug, aber trotzdem ist das natürlich für mich ein Haus, Rathaus und was da drin ist, die sie sind hier. Ja, genau, im Rathaus sitzen die Politiker und die für mich Angestellten. Ja, genau. Ich sollte es besser wissen, aber ich vermische es genauso. Aber das war wirklich das Einzige, wo ich gesagt habe, ja Jungs, da habt ihr nicht zum einen daneben gegriffen, und zum Zweiten hättet ihr danach etwas geschickter kommunizieren können und nicht so nach dem Motto, ach komm, hör auf, die halten sowieso bald den Mund. Nein. Also das war schon sehr ungeschickt. Ich hack ja immer wieder auf dem gleichen Thema rum, dass ich dann sage, Jungs, ihr habt festgestellt, ihr habt einen Fehler gemacht. Warum rudert ihr jetzt noch weiter nach vorne und nicht zurück? Ja. Jetzt ging das ja nun gerade, dass wir ja wohl irgendwie im Haushalt hier irgendwie einen gewissen Überschuss an Geld hatten, wo man dann sagt, man kann man vielleicht das Ganze auch auslösen. Ich kenne nun nicht die Verträge im Einzelnen, ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil die Leitungen müssen ja teuer gewesen. Die haben ja die ganzen Leitungen da verlegt und so. Also das war ja schon nicht ohne, was das Wasserwerk da gemacht hat. Das muss man ja schon zugeben. Also auf der anderen Seite ist jetzt gerade bei uns in der Straße so ein 1 Meter Durchmesser Loch, Meter tief, unterspült. Also keiner weiß genau, wo das geblieben ist, die Erde da. Also wirklich so richtig neben der Straße, wenn da also Oma mit ihrem Rollator rübergefahren wird, das wäre eng geworden. Die wäre weg gewesen. Ja, also wirklich einen guten Meter Durchmesser und einen Meter tief so. Ja. Ich habe auch nichts davon gehört, nichts in der Zeitung gelesen. Haben Sie jetzt wohl mittlerweile nicht gemacht? Gehört das nicht zu einem normalen, soweit man das überhaupt so sagen kann, normalen Stadtbild dazu? Wenn ich mal in Hamburg nehme, was haben Sie da für Unterspülungen gehabt? Ich erinnere mich noch, vor ein paar Jahren ist das gewesen, da ist die Kuxe auf der gesamten Breite aufgerissen gewesen, weil es am Wasserrohr gewesen ist. Die haben da ein Loch 30 mal 30 Meter irgendwie. Ja, hier vor Maria Hilf hier in Richtung Harburg ist es ja auch mal, das hat doch Jahre immer da das Wasser gestanden. Das haben sie auch nie gewusst, wo es herkam. Ja. Jetzt ist das ja scheinbar behoben. Also jetzt habe ich jetzt lange nichts mehr gesehen. Aber sonst stand da immer, wenn das Gewebe da, konntest du da immer, wie so ein Bach auf der Straße da. Ja, klar. Deswegen, also muss man ja unsere Gemeinde auch mal positiv darstellen. Ich kann mich wirklich nicht beschweren. Wenn ich bis jetzt was hatte, also ist es ja selten. Man hat ja im Allgemeinen der eine mehr, der eine weniger, eines mehr ein Meckerpott, der andere nicht. Ja, so, ja. Und dann ist das bis jetzt auch problemlos gewesen. Ich habe immer ein Thema Scherben auf dem Spielplatz. Ja. So, da bin ich dann mit meiner Lütten dahin gewesen, habe gesehen, vor den Schaukeln und da haben Scherben. Mhm. Ich habe da Bescheid gesagt, das war gar kein Problem. Ein paar Tage später waren wir da, die Scherben waren weg. Also das Gefühl habe ich auch, dass sich hier sehr schnell gekümmert wird. Also bei uns hat mal einer immer die Straße mit seinem Hähnchenbratwagen oder was dicht geparkt und wir haben nun mal eine 30er Nebenstraße und da kam es ja gar nicht mehr vorbei, weißt du? Und dann habe ich auch Bescheid gesagt, da habe ich keine Lust, gleich die Polizei zu rufen, man muss ja nicht da mit solchen Kanonen schießen. Aber es ist halt kein Industriegebiet und der hat da nichts zu suchen. Und 2 Tage später war das geregelt. Also fand ich vernünftig. Also wie gesagt, deswegen, nee, beschweren kann man nicht. Es gibt sicherlich manche Sachen, so wie die Bahnhofstraße wird für mich auch immer, also wer auf diese stadtplanerische Idee gekommen ist, da ein Zentrum erschaffen zu wollen, das hat noch nie funktioniert. Ein Zentrum entsteht, das erschafft man. Na gut, ich glaube, das ist ja auch so ums Rathaus rum passiert. Ne? Ja. Das ist auch so 93, glaube ich, gewesen. Und aber die Straße gab das ja schon nicht her. Die Stadtplanung sicherlich auch noch eine andere. Ja, also da hat bestimmt noch keiner daran gedacht, so hinten die Wurmsdorfer Wiesen jetzt zuzubauen. Ja. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch schwimmend angelegt haben, da die Häuser. Wie die Unterführung hier vom Bahnhof da jetzt. Ja. Aber ich weiß, die sind damals sogar beleidigt gewesen. Wir hatten auf dieser Seite von Neuwurmsdorf, gab es tatsächlich mal vom Heidesiederverband, glaube ich, veranstaltet, ich weiß gar nicht mehr wie, da war mal eine Versammlung, wo der Bürgermeister kam und mit den Leuten aus dem Südteil sprechen wollte. Und der war völlig schockiert, dass ihm selbst meine Oma mit 85 gesagt hat, nee, sie geht hier nach Neugraben. Ist auch nicht weiter als zu dem Markt in Neuwurmsdorf. Das muss man mal so sehen, denn Neugraben ist ja um die Ecke. Und das ist viel bequemer. Da kannst du parken, da hast du breitere Wege. Das war einfach ein gewachsenes Zentrum. Und die ist nicht mehr da. Also da war er völlig, also der war echt beleidigt. Das war also ein Witz. Das muss auch so 90 gewesen sein. Also das ist schon ewig her. Aber das werde ich auch nicht vergessen, dass er wirklich das nicht glauben konnte. Okay, da ändert sich jetzt wieder langsam was an der Situation. Obwohl, Neuwurmsdorf hat natürlich noch nie... Wurmsdorf hat natürlich noch nie was entgegenzusetzen gehabt gegen das Einkaufszentrum hier in Neugraben. Ja, ja. Also, selbst zu Karstadt-Zeiten noch, das war halt Karstadt, nicht nur Wurmsdorf. Ja. Das ist was anderes. Oder wenn ich da jetzt das Kaufland da sehe, das ist schon ein ganz anderes Kaliber oder Marktkauf in Buxtehude. Ja, aber ich sag dir ganz ehrlich, Heike fährt doch zum Beispiel schon deswegen hin, weil sie hier in dieser ganzen scheiß Bahnhofstraße nicht parken kann. da ist immer alles dicht. Dann kommst du nicht wieder auf die Straße zurück, weil diese Straße sowieso völlig überlastet ist. Also wenn es hochkommt, dann ist der Edeka ganz oben. Das war schon wieder außerhalb der Bahnstraße. Weil es ist einfach ein fahrtechnisches Problem. Diese Straße war von Anfang an dafür nicht wirklich geeignet. Also das war damals ein Griff auch ins Klo. Oder? Ja, das finde ich auch schade, weil ich bin eigentlich, jetzt die letzten paar Male bin ich häufiger wieder da gewesen, ich bin gerne da. Ja. Weil es hat so ein bisschen was, so ein bisschen Marktplatzcharakter. Ja. Natürlich mit dem Parkplatz in der Mitte und so, und drumherum dann noch so ein paar Geschäfte. Aber ja, wer will das denn heute schon noch? Also erstmal das, dann komme ich und dann gehe ich ein Stück weiter runter zum Rathaus. Und den Platz, finde ich, da treffen sich dann die Jungs, um sich zu zeigen, wer den längsten hat mit irgendwelchen Autos, Mopeds und was nicht alles. Ja. Die Telefonzelle ist, glaube ich, öfter zerstört worden, als der Rumpf alt ist. Also das ist auch merkwürdig. Also was sie hier natürlich auch viel übel genommen haben, ist hier im Süden gar nichts mehr ist. Also wir haben definitiv keinen einzigen Laden mehr. Ja, gut. Ich meine, es hält sich da ja auch. Es hält sich ja nichts. Guck mal, da hinten bei der Schule hier, wie heißt sie? Breslauer Straße. Breslauer Straße, genau. Breslauer Straße. Guck mal, dagegen ist der Bäcker eigentlich noch da? Ja, der ist noch da, ja. Ja? Da hieß es aber auch mal, dass der auch das ist ein anderer. Jetzt ist es der Schrader, früher war es der Brodder. Ah, okay. Alles Wobei da. Ich das auch nicht mehr Bäcker nenne. Da gibt es nur diese Brötchen, die irgendwie vorgefertigt aus Polen kommen oder was. Also kannst du echt nicht essen. Und dieses Café aus irgendwelchen dubiosen Gründen da gegenüber, das ist... Ja, da war auch nie einer drin. Also das Ding war aber auch jetzt nicht... Also doch, ich war einmal drin. Also es wirkt auf mich jetzt auch nicht so, da will ich hin. Aber das ist auch nicht das, was die Leute brauchen. Man muss auch mal so sehen, das kippt jetzt zurzeit ein bisschen. Aber der Süden von der Rumpfstoff ist der alte Leute, die alte Leute-Seite. Bei uns in der Straße war die Hälfte über 80. Die hätten Edeka-Laden da unten angenommen. Die sind hier zum Aldi gelaufen. Aber die laufen nicht bis zur Bahnhofstraße. Und mit Bus fahren sie erst recht nicht hin. Ja, das war natürlich städteplanertechnisch damals schon eine Fehlleistung. Machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt nicht anders. Guck mal, die allerneueste Siedlung hier jetzt in den Apfelgarten. Ja. Das wird alles toll und schön. Das hat für mich im Moment, ist ja noch nicht alles hochgewachsen, noch richtig Ferienhauscharakter das Ganze. So Ferienhaussiedlung. Ja. Ne? Und das ändert sich erst im Laufe der Jahre, wenn die Büsche da hochwachsen und so. Ja. Das Ganze, das können wir uns angucken bei mir da in der Siedlung, also hier so kurz in dem Bahndamm. Das ist dasselbe. Ich gehe wirklich gerne morgens los zum Brötchen holen. Ja. Aber doch nicht bitte über 2 Kilometer. Ja, klar. So, das kann doch nicht sein. Nicht mal einen Brötchenwagen stellen Sie dann. Wobei den Apfelgarten, ja, den fand ich am Anfang auch ganz schön. Seitdem jetzt aber dieser Knastzaun rundherum ist, also wenn ich mal Gäste habe und wir gehen da lang, muss ich ihnen immer erklären, nein, das ist nicht der örtliche Knast. Das ist eine Wohnsiedlung. Also das ist ja wohl lächerlich, diesen Zaun für die Katzen da rum. Also noch was Absurderes habe ich ja im Leben nicht gesehen. Also, wer auf diese bescheuerte Idee gekommen ist, also sorry, aber sollen sie diesen verschissenen, ich weiß nicht, wie der Vogel heißt, sollen sie von mir das abschießen? Also, das ist, ich meine, das ist wirklich albern, wenn man jetzt sich überlegt, wie lange diese Diskussion geht. Ich habe damals mal vor 25 Jahren, auch über 20 Jahren ist das gewesen, da war ich aktiv im ADFC, das ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub. Mhm. Und da war dieses NF15, das Neubaugebiet Neugraben, beim Neugrabener Bahnhof, da wo jetzt langsam gebaut wird. Ja. Das war damals schon geplant, das war sogar schon fertig. Ja. Also so riesige Pläne haben wir da gehabt, da konnte man den Leuten schon in die Fenster gucken. Und das ist ja alles geschmissen worden, weil da dieser Wachtelkönig ja irgendwo zu Hause ist, den ja nie irgendwo ein Mensch gesehen hat. Und was da für Aufrisse schon gemacht worden und Gutachten und alles erstellt worden. Und jetzt hier wieder dieses Fetz und irgendwelche Katzenzäune gezogen werden und so weiter. Da sage ich mir denn ganz ehrlich, dann hätten Sie doch dann für das Geld, da hätten Sie dann eine Wachtelkönig-Aufzugstation hinstellen und betreiben können. Absolut. Also wenn du jetzt von Neugraben nach Neuwürmstorf fährst, hinter der Bahn lang, über diese Fahrradstrecke, wo du immer Auto rein darfst. Richtig. Das kommt dir vor, als wenn du von einem Knast in den anderen kommst. Unterwegs musst du ja noch Türen aufmachen und durch diese Zäune durchfahren. Das ist doch völlig absurd. Ich glaube, 3 Türen muss ich aufmachen, bis ich in Neuwürmstorf bin. Das ist eine Verschandlung des Geländes, weil dieser riesige Zaun da mitten im Naturschutzgebiet steht. Also das finde ich, weiß ich nicht. Also das, na gut, das ist aber Städteplaner. Dann ist das so eine Gemeinde, das machen Hobbypolitiker, die jetzt mal überspitzt gesagt sonst 1000 Quadratmeter zu Hause haben. Die fangen jetzt an mit Stadtplanung. Da wird mir sowieso immer so ein bisschen, da sollte ein Profi ran, ohne dass ich denen das übel nehme. Die können das Wissen ja gar nicht haben. das haben wir leider bei so vielen Themen. Ich bin nun, weiß Gott, auch kein Profi, ja, aber ich komme doch manches Mal in gewissen Gegenden rum. Ganz aktuell haben wir das Beispiel bei dem Fahrradtunnel unterm Bahnhof. Ja. Und jetzt sollen da, wie haben Sie das bezeichnet? So eine Beschrankung, also damit man da nicht schnell durchlaufen kann. Ein Geländer von links, ein Geländer von rechts, und dann muss man so einen Slalom-Parcours machen. Obwohl, was soll denn das bringen? Es ist für Radfahrer geeignet. Ja, das Problem ist, die Radfahrer sind da runter um die Kurve rum und haben dann die Fußgänger umgenietet. Ach, das kann, ja, okay, kann ich mir vorstellen. Ja, so. Das ist auch blöd zu gucken da, ja. Ja, so, aber ich kenne das auch als Radfahrer noch, dass wenn ich um solche Schikanen rum soll, dass ich da immer mal wieder mit der Pedale, mit der Packtasche oder wie auch immer hängen bleibe. Kann ich mir vorstellen, ja. Und dann geht das Gedrängel da los. Die einen Fußgänger, die müssen da ja auch durch, die Radfahrer wollen da auch durch. Dann, ja, klar. Dann hat man da wieder dieses Nadelöhr. Das dürfte spannend werden, stimmt. So, und man muss einfach so mal in diesen großen Fahrradstehen, oder nicht mal unbedingt riesengroßen, aber in denen stehen, wo einfach mehr Fahrrad gefahren wird, einfach mal umgucken, wie ist es da umgesetzt. Und Fahrrad da, ist hier in Neuwürmsdorf dünn, was dafür getan wird. Also die Radwege sind schon, ich fahre nur hier auch viermal mit dem Rad durch die Gegend, gerade wenn ich so hobbymäßig unterwegs bin. Und ja, das ist hier nicht schön. Also, ja, im Ort für dich geht's noch, aber wenn du rauskommst... Es ist hauptsächlich aber doch ein, also speziell ein norddeutsches Problem. Also nicht, da ist Hamburg, ich bin auch schon in München mit dem Rad gefahren. Mhm. Da ist das gar kein Problem. Also nicht nur, dass ich da der Meinung bin, dass da die Radwege besser ausgebaut sind, sondern da ist es auch kein Problem, wenn du dann mal auf... Ich kenne die Straßennamen da jetzt nicht mehr. Ja. Vierspurige Hauptstraße... Und du wolltest dann links rüber. Dann war das gar kein Thema. Dann bist du auf die Straße und auf die linke Spur gefahren. Ja. Und dann bist du da die letzten 50 Meter noch auf der linken Spur. Das mach doch mal hier. Nee, das ist hier schon auf der B370er schon lebensgefährlich. Ja. Obwohl, das ist hier besser geworden, seitdem sie hier diese Blitzer am Ort haben. Ja. Das muss man echt mal sagen. Also früher war das hier ja wirklich lebensgefährlich. Also, das stimmt auch. Obwohl, ich war ja einer auch derjenigen, die zuerst gewettert haben, was denn dieser Blödsinn soll, diese Blitzer... nicht jeweils am Ortseingang hinzustellen. So. Ja, okay, das wär, diese Meinung habe ich jetzt aber revidiert. Also da muss ich auch wirklich sagen... Ist hier eigentlich besser, ja, weil die fahren dann nachher wieder schneller. Genau, das ist nämlich genau der Punkt. Ja. Du weißt, du fährst in den Ort rein, da kommt der Blitzer, fährst du langsam und dann kannst anschließend wieder Gas geben. Ja. Wenn du jetzt hier durch den Ort rausfährst und du weißt, da wird noch ein Blitzer kommen, dann fährst du von vornherein langsamer, damit du nicht sagst, nicht, dass ich da vorne gleich wieder zu schnell bin. Natürlich. Danach kann ich dann ja wieder Gas geben. Ja, obwohl, das machen sie ja mittlerweile gar nicht mehr. Du fährst ja hier, dadurch, dass da vorne sich sowieso staut Richtung Buxtehude, ist das dann ja alles kein Thema. Also, aber die Kreuzung war ja früher lebensgefährlich. Also mit 15 haben sie da das erste Mal meine, da saß ich mit dem Auto und mir gerade Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann haben sie uns erstmal ein Passat versiebt, 130 auf die Seite gefahren. Und hätten sie die Hinterachse nicht genau getroffen, dann wäre es das auch damals gewesen. Und da war ja, da stand ja fast monatlich mindestens ein Unfall auf der Kreuzung. Also das war ja... Naja gut, ich habe das auch schon mitbekommen. Irgendwann ist auch ein Hubschrauber da mal gelandet. Das eine Mal ist der Bengel doch von da oben runter, aber dann wohl ungebremst hier auf die Kuchse. Man, da sowas ich meine, Shit happens überall. Das nichts vormachen. Keine Frage. Von der Verkehr rollte, ich wäre gestern auch beinahe jemanden reingefallen, obwohl ich der Meinung war, ich bin super vorsichtig gewesen. Ja, jetzt kannst du hier auch gar nicht mehr schnell fahren. Du hast ja hier so viele Ampeln jetzt durch den Aldi, der seine eigene Ampel hat. Dann hat der Lidl seine eigene Ampel. Das ist ja schon ein bisschen... Naja, zum Einkaufen ist gar nicht schlecht, muss ich sagen. Ich habe am Anfang so eher drüber gemeckert. Ja. Mittlerweile, muss ich sagen, auch zum Einkaufen ganz angenehm. Komme ich wieder zurück auf die Kuxe dann auch. Genau. Und speziell, wenn man aus der Bahnhofstraße kommt und dann rechts auf die Kuxe, da ist das doch schon mal ganz gut, wenn man den Lidl-Parkplatz hat und den vielleicht als Abkürzung nehmen kann. Ja, dann geht das wieder los. Oh. Da gucken wir mal, was kommt. Wir sollen ja jetzt hier auch wieder, wir sitzen ja gegenüber hier vom ehemaligen Aldi. Da haben wir sagen lassen, soll aber auch wieder was reinkommen angeblich. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß das nicht, dafür steht es schon zu lange leer. Ja, aber da hat so einen schönen Parkplatz dahinter, also die Infrastruktur ist ja eigentlich klasse. Also ich habe eben gesehen, oder war es gestern, weiß ich nicht mehr genau, dahinter stehen ja nun gerade Container und da ist viel abgesperrt am Parkplatz. Irgendwas passiert da. Der eine Laden, der hat innen alles aufgebrochen, da machen sie irgendwas größer. Ja, genau. Können wir uns gespannt irgendwas anschauen. Passiert da, ja. Da bin ich mal gespannt. Das geht mir ähnlich, ja. Ich wüsste nicht, was fehlt denn hier. Ja. Beim Thema, was fehlt hier? Gut, da kommt man natürlich noch weiter. Die haben wir auch im Forum viel, diese Diskussion. Ja. Wo wir denn bei irgendwelchen Baumärkten... Ich müsste gerade mal überlegen, wieso Baumärkte kann ich doch hier in Also der ist, ja, doch, der ist doch noch nicht weit hier. Ja, aber also weiß ich nicht. Wir leben im Zeitalter der Globalisierung. Die würde ich jetzt nicht unbedingt befürworten. Aber ich kann doch von, wenn ich in den Baumarkt fahre, dann kann ich doch hier nach, wie heißt es hier, Neugraben das Ding nehmen. Da ist Novi, da ist ein Bar, ja. Da ist doch alles. Und sonst eine Buxtehude. Mir fehlt der persönlich auch nicht. Das ich gebe jetzt nur die Meinung. Das, was ich wirklich aber ein schwaches Bild finde, dass sich das noch nicht mal geschafft hat, hier in Neuwurmsdorf zum Beispiel einen Orthopäde niederzulassen. Das kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen. Dass es in Neuwurmsdorf, seitdem ich zurückdenken kann, und mein großer Sohn, der wird jetzt 24 Jahre alt, seitdem sind wir auch in Neuwurmsdorf hier schon bei dem Arzt. Ja, früher war es Novak und jetzt ist es Möller. Das ist aber auch der Einzige. Der hat ein riesen Einzugsgebiet. Ja, stimmt. Und wenn man mal, selbst wirklich, wenn man Kinder hat und da mal auf der Matte steht, dann weiß man, wovon ich hier spreche. Ja, okay, klar. Ja, stimmt. Nee, Orthopäden, wir haben Allgemeinärzte, haben wir ja einige. So Zahnärzte sind etliche. Einen Chirurgen hier, wie heißt er? Komm ich gar nicht auf den Namen, aber der ist ja auch, da ist ja ewig kein Termin. Ja. Was gibt's noch? Das war es doch auch schon fast, ja, stimmt. Ärztemäßig sind wir hier nicht so. Ich glaube, einen Urologen gibt es doch noch. Ist also eigentlich erstaunlich dafür, dass es ja ein relativ alter Ort ist, auch von der Bevölkerungsstruktur her durchaus. Kann man ja nicht anders sagen. Also der südliche Teil von der Würmsdorf ist ja wirklich in den 50ern die meisten hergekommen. Naja gut, dann kann ich die Entwicklung vielleicht auch verstehen, ne? Wenn man dann sagt, warum sollten wir denn jetzt hier noch einen Kinderarzt nachrüsten? Wir brauchen demnächst mehr Urologen, mehr und mehr Zahnärzte, mehr Orthopäden. Dafür haben wir ja die Südseite, das ist ja eher die jüngere Seite. Da ziehen ja die ganzen jungen Familien hin. Ja, stimmt. Nee, ärztemäßig habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Na gut, für uns war es immer, normal ein Auto haben zu müssen. Ja. Und ich bin als Kind aufgewachsen in Würmsdorf, das war auch gut so, das war ja wirklich abgeschieden ohne Ende. Das war wirklich so, wie man sich das irgendwie auf Büllerbü vorstellt. Da. Und die Jugend dann in Elsdorf, da war immer klar, du brauchst ein Auto. Also mit Bus und Bahn ging da ja gar nichts. Gut, um jetzt auch mal wieder vielleicht was Positives reinzuwerfen, zum Beispiel, da hat mit dem HVV, da haben sie jetzt ja ein bisschen aufgerüstet in die Richtung. Ist zwar sicherlich auch nicht der Weisheit letzter Schluss, man muss auch sicherlich immer auf die Uhr gucken, damit man noch nach Hause kommt. Ja, aber die Nachfrage ist ja auch wirklich das. Also ich sehe auch manchmal das Problem, dass immer alle ganz, ganz laut rufen, was sie alles haben wollen. Und dann gibt es diese Busse und dann werden sie schlicht nicht benutzt. Ja, das war genau wie mit diesem Rufbus, dass der auf der südlichen Seite nicht genutzt wird, hätte ich denen vorher sagen können. Da wurden alles aus den 50er Jahren im Krieg hierher geflohen. Die sind viel zu geizig, um 2 Euro für den Bus auszugeben. Das ist einfach so, da muss man mal ganz realistisch stehen. Und das, der hat bei uns nicht funktioniert. Ja, das stimmt. Die meisten haben, wie gesagt, ein Auto. Auch. Ja, das weiß ich. Das habe ich selber gesehen, auch bei meinem Bengel, der dann auch da nun angefangen hat, solche Sachen zu nutzen. Also die neuen Sachen, die angeboten werden, da muss ich ja selber, stelle ich das ja schon manchmal fest, obwohl ich mich sonst eigentlich für recht offen halte. Ja. Gerade so mit technischen neuen Kram. Ja. Da muss ich dann auch manches Mal sagen, ach nee, das mach mal. Und ja, die Jungen, die nehmen das dann so einfach an. Ja. Da ist das hier endlich. Ja, ich weiß genau, wie lange hätten wir denn noch warten sollen, so nach dem Motto, ich weiß genau, was du meinst, ja. Man wird älter und man merkt das irgendwann, das ist das Schlimme daran. Ja, man merkt dann so die Unterschiede. Also, ja, das ist eben, das ist halt ganz normal. Also. Lass uns den für hier erstmal, wir reden gleich noch weiter, aber lass uns mal den Podcast schließen für heute, dass wir erstmal sehen. Ich denke mal, wir haben jetzt, wann haben wir angefangen? Ich habe dann nicht auf die Uhr geguckt. Um 7? Ja, eine gute Stunde haben wir jetzt rum. Was wirklich? Gucken wir erstmal, ob sich das einer anhört. Wenn ich keine anderen Gäste komme, musst du nächstes Mal sowieso wieder herkommen. Von daher gucken wir mal, was die Leute sagen. Ich hoffe, die schreiben was in die Kommentare, ob es ihnen gefällt oder nicht. Verbessern können wir es nur, wenn wir was hören. Und ich glaube, für heute haben wir erstmal genug über Neuwurmsdorf gequatscht und gucken mal, wie es wird. Okay. Sagen wir tschüss. Alles klar. Vielleicht bis irgendwann mal. Genau. Ciao.